vielleicht einfach ruhig an den Rad ziehen. Das ist gerade technische Dinge. Meine Herren, ich möchte auch bei dieser meiner heutigen Rede nicht zunächst zu Tagesfragen kommen und zu dem, was uns im Augenblick bewegt, sondern möchte auch hier zunächst einen Blick in die Vergangenheit und einen Blick in die Zukunft werfen. Denn nur wenn die Bilder der Geschichte vor unseren Augen lebendig werden, werden wir manches verstehen, was heute geschieht und geschehen muss, und werden klar sehen, was wir in der Zukunft zu tun haben. Ich möchte in wenigen Bildern ganz weit ausholen. Um das Jahr 9 nach Christus, nach der Zeitwende, spielt sich an der Westgrenze des heutigen Deutschen Reiches ein entscheidender Kampf ab. Es ist inmitten der vielen germanischen Stämme und Völker geglückt, einem Manne geglückt, Hermann, Armin, wie ihn die Römer nannten, dem Cherusker, eine Anzahl der Stämme zu einem Bunde zusammenzusammeln, sie durch Eide zu binden, sie aus ihrer Vereinzelung, weil jeder dem anderen gleich war, weil jeder Herzog so viel Recht hatte wie der andere, weil jeder freie Germane so viel Ehre und so viel Recht hatte wie sein Herzog, sie herauszureißen zu einer gemeinsamen Tat und den Einbruch eines großen römischen Heeres in der bekannten Schlacht im Teutoburger Walde abzuschlagen. Schon zu Lebzeiten von Hermann zerfällt dieser Bund, diese Koalition, dieses Bündnis, und die Römer können wieder vordringen, allerdings der lebensgefährliche Stoß war abgewehrt. Ebenfalls in dieser Zeit, einige Jahrzehnte vorher, spielt sich am Rhein ein bemerkenswerter Kampf ab. Cäsar ringt mit dem Schwedenkönig Ariovis. Wir kennen die Dinge nur aus den römischen Annalen. Er kämpft mit ihm und ihm erscheint Folgendes ganz besonders bemerkenswert. Am Tag vor der Schlacht lagern die beiden Heere in ihren Zelten und ihren Zeltlagern. Cäsar hat Germanen als Truppen, und auf der drüben Zeit sind ebenfalls Germanen. Und ihm, dem Römer, erscheint es unfassbar, dass die Germanen aus seinem Lager und die Germanen Ariovis zusammenkommen und sich besuchen, an ihren Feuern Blutsbrüderschaft trinken, Freundschaft schließen, miteinander ihre Gesänge singen, um am Morgen des anderen Tages treu ihrem Eid sich zu bekämpfen und sich gegenseitig totzuschlagen. Der Germane Ariovis mit seinem schwedischen Heer, einem Heer landsuchender germanischer Bauern, einem Bauerndreck, wird geschlagen und zurückgeworfen. Die wenigsten wissen, dass einige Jahrzehnte später, also auch fast in demselben 100-Jahreslauf, im Osten unseres heutigen Reiches, dass in dem Gebiet, das wir Baltikum heißen, der Keim gelegt wird von den gotischen Stämmen zu einem für unsere heutige Vorstellungen unausdenkbar großen Reich, zu einem großen Gotenreich, dessen Hauptstadt einmal Vilna, später dann das Kaungard Kiew war und das seine Grenze und seine Macht ausdehnte bis zum Ural. Nach wenigen Jahrhunderten allerdings zerbricht dieses Reich unter den Stößen der asiatischen Invasion der Hunnen. Es war eine dünne deutsche Herren- und Führungsschicht, die nicht gespeist war und nicht gestärkt war von einem einigen großen Reich, zusammengesetzt aus allen germanischen Stämmen und getragen von der Blutskraft aller Germanen. Die Völkerwanderung schließt diese Epoche sich ewig befehdender, befeindender, blutlich reiner und höchst wertvoller germanischer Stämme rasch und radikal ab. Die Lehre, die wir daraus ziehen können, das geschichtliche Fazit und die Erkenntnis, ist die: Es gab also damals, schon vor der Zeitwende, vor dem Jahre Null und nach dem Jahre Null, Völker unseres Blutes, geeint in Kleinen, eine Rückerinnerung daran, können wir heute im Kanton die Geister Schweiz sehen. In lauter einzelnen Talschaften oder in der Entwicklung Norwegens, wo die Völker in den Fjorden und ihren kleinen Bauernkönigen oder führenden Familien beisammen waren und ihren Blick außerhalb ihres Tales rein geografisch, rein geländemäßig nicht heraus senden konnten, in sich geschlossen, im besten Sinn des Wortes eng gezüchtet, auf einem unerhört wertvollen, ausgelesenen Blut und hier nun Tugenden entwickelten, die zugleich in der Übertreibung der Tugend der Urgrund immer wieder für die Zerschlagung der Größe eines gemeinsamen größeren Reiches waren. Treue, Tapferkeit, Halten des gegebenen Wortes und Eides, ein unerhörter Stolz auf Ehre, Gleichheit des rassisch und blutlich Gleichgestellten und Gleichwertvollen, die so weit geht, dass der dickköpfige deutsche Germane seinen Führer, seinen Herzog vom Gaul herunterholt mit der Begründung, der ist nicht mehr, der ficht auch zu Fuß und damit die oder jede Schlacht verliert. Trotzdem aber Bauernvölker, kleine Bauernstaaten, die aber schon so viel Gemeinschaftsgeist und Gemeinschaftssinn hatten in ihrem engen Kreis und ihren engen Grenzen, dass sie die gigantischen, das können wir heute nämlich ruhig sagen, die gigantischen Festungswerke gegenüber dem Limes aufrichteten, das war der germanische Westwall von damals, rüberhalb des Rheins und rüberhalb des Rheins, auf der einen Seite die Römer, auf der anderen Seite die Germanen, Fliehburgen, wie wir sie heute heißen, und von denen wir in wissenschaftlicher Arbeit die Stunden nachrechnen können, was diese Erdbewegungen ausgemacht hat. Und daran feststellen können, welch wohlgeordnete Staaten, allerdings immer kleiner Art das gewesen sein müssen, dass sie diese kulturelle, militärische und wehrmäßige Leistung darstellen konnten. Das ist das Fazit, was wir daraus ziehen können. Als ein unerhört wertvolles Blut mit unendlich anständigen Eigenschaften, mit einer Seele, einem Herzen oder einem Gemüt, an das nur zur rechten Zeit und in der rechten Art immer appelliert werden musste, um das Letzte an Leistung, an Anstand, an Tatkraft herauszuholen. Übertrieben aber und einen großen schwachen Punkt haben, nämlich den nicht gehorchen oder schwer nur als germanischer Dickkopf gehorchen zu können. Diese Epoche schließt sich ab durch die Völkerwanderung, in der das germanische Volk und die germanischen Stämme den gesamten Osten östlich der Saale und östlich der Elbe verlieren. Das Lage dringt vor, das Slave, die Völker des Ostens, die Mongolen, die einzelnen slawischen Stämme, sie dringen vor bis in die Mitte unseres heutigen Reiches. Nach abgeschlossener Völkerwanderung, in der sich alles in Europa neu ordnet, das Römische Reich als Ordnungskraft zusammenbricht, nicht zuletzt unterhöhlt durch Millionen von Sklaven fremden Blutes, die in der damaligen Form des rein vorderasiatischen, von Juden vorangetragenen Christentums denn die Zersetzungssäure für das Weltreich Rom in der Sklavenform, in der es damals vorgetragen wurde, darstellt. Das Weltreich bricht auseinander und die germanischen Stämme überfluten nun ganz Europa. Allmählich kristallisiert sich nun der Stamm der Franken in bittersten Kämpfen unter den anderen germanischen Stämmen als führender Stamm heraus. Und das Jahr 800 geschieht die erste große Reichsbildung. Karl der Große, viel umstritten, viel verehrt und letzten Endes doch bei allen Dingen, die wir nicht nach außen, möchte ich sagen, nicht schön finden können. Die wir aber im Machtkampf um die Bildung eines Reiches verstehen müssen, der große aller Reichsgründer ist. Er führt das Christentum auf die allen germanischen Stämmen, die keine gemeinsame Idee hatten, einigende und allen alle zusammenschweißende Weltanschauungsideen seinem Reiche ein. Allmählich, ganz allmählich im Laufe von Jahrhunderten erst, entsteht dann eine deutsche und erwächst eine deutsche Reichsidee. Die einzelnen Stämme müssen über sich selbst herauswachsen und müssen an das Größere denken, an das Reich, angelehnt an die alte Form, an das heilige römische Reich, wie es dann heißt, deutscher Nation. Das Wort Deutscher als ordnender Begriff über den einzelnen germanischen Stämmen wird geboren und bürgert sich, nistet sich, gewöhnt sich allmählich ein. Nach ihm, ich will das bloß in ganz großen Zügen erzählen, kommen die Herrschergeschlechter Heinrich I. und Otto I. und Otto II., die Ottonen, die Sachsenkaiser. Nach ihnen, ich überspringe, das große Geschlecht der Hohenstaufen, unter denen das Reich eine die ganze Welt überstrahlende Blüte und Macht erlebte und ausstrahlte. Einer sehr bewussten Sitte und Gewohnheit folgend haben die Divisionen der Waffen-SS Namen der deutschen Geschichte bekommen. Einer darunter den Namen Hohenstaufen. Denn in der Zeit der Hohenstaufen, da wurde der Begriff das Reich in Europa so geprägt, das kann man immer nur wieder wiederholen, dass auch nach Verfall des Reiches bis in unsere Tage herein, wenn die anderen Völker nicht germanischer Zunge vom Reich auf der Welt sprechen, nur das deutsche Reich gemeint ist. Es waren alle Voraussetzungen gegeben, dass dieses deutsche Reich früher oder später die Herrschaft über die gesamte Erde ausdehnen konnte. Aus der einigenden Reichsidee, die Karl der Große seinen germanischen Stämmen aufoktroyierte und aufzwang dem Christentum, wurde die christliche Religion, die christliche katholische Kirche. Wäre sie das geblieben, was sie war, die Erfüllung der Seelen, die Mittlerin zum Herrgott, die Formprägung für alle Geschehnisse und Erlebnisse des einzelnen Menschen, so wäre das gut gewesen. Gewissen Entstehungsgesetzen, nicht ihres ursprünglichen Gründers, sondern derer, die diese Kirche oder diesen Glauben, diese Weltanschauung verbreiteten, gewissen Entstehungsgesetzen folgend, denn dem, was gewesen ist, kann man niemals entgehen. Das ist nun einmal das Gesetz von Ursache und Wirkung. entwickelte sich diese Kirche als eine ewige Bekämpferin des Reiches, des germanischen Blutes und ungezählte Hekatomben. Deutschen germanischen Blutes wurden damals schon vergossen im Kampf der Kaiser mit dem Papst, im Kampf der Fürst mit dem Reich, im Kampf der Priester mit der Gewalt des Staates, nehmen Sie es anders, mit der Wehrkraft des Reiches. Deutschland liegt Jahrhunderte hindurch ewig an diesem Dilemma. Es kam nicht zur Kraftentfaltung. Die Juden als das missverstanden auserwählte Volk genossen ihre besonderen Vorrechte. Ihr Wirken in der Kirche und außerhalb der Kirche würde wert sein und ist es wert, als manche Erklärung manch bitterer Stunde deutscher Geschichte unserer Jugend und auch uns Alten gelehrt zu werden und von uns studiert zu werden. Die schlimme Zeit der Ketzer und Hexenverfolgungen, die unserem Volk Hunderttausende, meine Herren, ich weiß, was ich ausspreche, aber ich weiß, dass ich dafür den Beweis habe, Hunderttausende von Müttern, von Frauen deutschen Blutes in der grausamsten Verfolgung, der grausamsten Hinrichtung kostete, war in diesen Jahrhunderten angebrochen. Der germanische Geist versuchte sich zu wehren. Immer wieder stehen die einzelnen mutigen Rufe auf, sei es auf dem Gebiet der Wissenschaft, sei es auf dem Gebiet der Theologie, später einmal ganz zaghaft und schüchtern der Philosophie. Ein Luther, ein Zwingli, ein Calvin erstehen. Alles einzelne Rufe in diesem Streit vergeistert. Der germanische Geist protestiert und nimmt daher für seine Konfession, die neu gegründet ist, den Namen Protestanten an. Es ist immer ein Kennzeichen germanischen Mutes gewesen oder deutschen Mutes gewesen, auf dem Gebiet auch zu fechten, dass das am meisten Mut verlangt ist. Es ist leichter, sein Leben in die Schanze zu schlagen und sein Leben zu riskieren, als auf dem Gebiet des Geistes und der Seele, auf dem Gefilde, das wir nach unserem Tod greifbar und sichtbar nicht beweisen und nicht übersehen können, als auf diesem Gebiet Mannesmut und Frauenmut zu zeigen. Einzelne große Gestalten, die Zeit überdauerten und die uns als Träger, als Künder dieses Reichsgedankens immer wieder den Mut hatten, über alle Mühsal, über alle Kleinlichkeit, über alle Verfolgung hinweg, den Gedanken des Reiches der Deutschen zu predigen, die haben sich bis in unsere Zeit erhalten. Die Soldaten, Landsdichtführer Frunsberg, Götz von Berlichingen, Ulrich von Hutten, Florian Geier. Dann der Florian Geier, ein Bauernführer. Dann reichsschöpferische, staatenschöpferische, die eine neue Verfassung für das Reich wollten. Bauernführer wie Michael Geismeier oder Wendelin Hippler, die sind diejenigen, die wir uns als ewige Zeugen des niemals einschlafen, sondern immer wachen Wunsches der Deutschen zu einem Reich, zum Reich eines Blutes merken müssen. Divisionen der SS und Regimenter der SS tragen viele der gerade von mir genannten Namen als Verpflichtung gegenüber den Ahnen und als Mahnung, dass wir deren Werk und deren Wollen auch heute weiter zu verfolgen haben. Als Abschluss tragischer Art dieses Ringens zwischen Kaiser und Papst, zwischen Reich und Kirche, zwischen Konfessionen dieser oder jener Art, zwischen überzeugten Trägern dieses oder jenes Glaubenssatzes als tragischer Abschluss erfolgt der Dreißigjährige Krieg. Ein Volk von rund 20 Millionen, will ich einmal sagen, denn die Gelehrten streiten sich darüber und die Zahlen schwanken zwischen 18 bis 24 Millionen, die Deutschland im Jahre 1618 gehabt haben muss. Sagen wir also ruhig von rund 20 Millionen. Als Volk von rund 20 Millionen, als das stärkste weiße Volk der Erde, geht dieses selbstmörderische Deutsche Reich, gehetzt von Konfessionen und Weltanschauungen und von außenpolitischen Mächten, Frankreich und Türkei und Schweden, in diesen Krieg herein und schlachtet sich ab. Auch die furchtbarsten Verluste, die der Bolschewismus dem russischen Volk in den vergangenen 25 Jahren zugefügt hat, können leider mit den Verlusten, die das deutsche Volk in einer eben derselben Zeitspanne, nämlich von 30 Jahren, sich zugefügt hat, leider nicht in einem Atemzug genannt werden. Mit 4 Millionen Verhungerer, am Leben verzagender, von Verbrechern durchsetzter, vertierter und verzweifelter Menschen schließt dieses Kapitel deutscher Geschichte ab. Man dachte, es wäre alles zu Ende. Wenn man die Geschichte rückwärts ansieht nach 300 Jahren, dann kann man bloß eines sagen. Wenn es eines Beweises bedurft hätte, wie stark das wertvolle Erbe unseres nordisch-germanischen Blutes ist, wie stark die Kraft unseres Volkes ist und wie sehr das Schicksal und der Herrgott dieses Volk zu hören bestimmt haben muss, wenn es eines Beweises bedurft hätte, so wäre es dieser gewesen, den die Geschichte vollzogen hat, dass aus den 4 Millionen elender Menschen, die übrig blieben, heute ein deutsches Volk von 90 Millionen nach 300 Jahren wieder erstehen konnte. Viel Kummer und Leid, viel schwere, innere und äußere schwere Entwicklung musste Deutschland durchmachen. Es entstand aus der Gründung der Staufer in der Zelle des Ordens in Ostpreußen, auf diesem ursprünglichen Fundament deutschen germanischen Herrentums, das fähig war, fremde Völker zu beherrschen, aus dem heraus entstand Preußen. Hart war die Schule, die die preußischen Herren und Herrscher, der große Kurfürst, Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig und Friedrich II., der Große, ihrem Volk und ihrer werdenden Armee angedeihen lassen mussten. Aus Unordnung musste Ordnung geschaffen werden. Aus Diebstahl und Raub musste Ehrlichkeit geschaffen werden. Aus Ungehorsam und Auseinanderlaufen musste Gehorsam und Beisammenbleiben geschmiedet werden. Manchem, der nur von außen zusieht, war es und ist es unverständlich, warum barbarisch harte Strafen für unsere heutige Meinung entsetzlich grausame Sühnen erteilt wurden. Wir sehen heute, nach den Jahrhunderten, den Segen dieses Geschehens, die Frucht dieser Erziehung. Ehre, Wahrhaftigkeit, Ordnung und Treue wurden in einigen Generationen einem Volk und seiner Bernarmee und ihren Offiziers eingeimpft und anerzogen. War ein Regiment seiner Pflicht untreu geworden, so wurde das beim Namen genannt. Hat einen Schuss vom Rücken bekommen, so wurde das beim Namen genannt. Hart und unnachsichtig war die Strafe. Zunächst ein System, das nur auf Gehorsam, man nannte es hässlich früher Kadavergehorsam, aufgebaut war. Auf Gehorsam, Einhaltung des Vertrags von Seiten des Staates, auf Pflichterfüllung, auf Strafe. Es war damals ein preußisches Wort. Verfluchte Pflicht und Schuldigkeit. Es war möglich, weil in den Provinzen dieses Preußens ein großer Teil der Stämme wohnte, die nicht rein germanischer Abkunft waren, sondern die vielfach mit Slaventum oder slawischer Art untermischt waren. Zum Teil sogar rein slawische Stämme. Sie eignen sich für diesen Prozess der Ordnungsschaffung ganz hervorragend. Denn sie nahmen den sturen Befehl und den bedenkenlosen und nicht denken Gehorsam in sich auf. In der großen Probe dieses Systems im Siebenjährigen Krieg wandelt sich auch dieses Geschehen allmählich. Die Form, der Inhalt, der Geist waren so stark geworden, dass diese Ordnung allmählich den Bauernsohn, das Landeskind, den Landessohn anzog. Es war allmählich zur Ehre geworden, in der preußischen Armee zu dienen. Es war nach dem Jahrhundert des Dreißigjährigen Krieges zur Ehre geworden, Soldat zu sein. Es war zur Ehre geworden, Preußen, dem Staat zu dienen. Was am Schluss dieses Krieges in den Liedern auftönt, lasst uns brave Landeskinder sein. Zu gleicher Zeit war dieser König, der wirklich einen totalen Krieg führte und in jedes Mittel für die Gewinnung dieses Krieges, für die Wohlfahrt seines Volkes recht war. Allmählich war dieser König auch am Schluss des Krieges gezwungen, Dinge zu tun, die er am Anfang sicherlich nicht getan hätte. Die Menschen gingen allmählich aus. Das Ergebnis jedes lang andauernden Krieges. Wobei sich jeder trösten mag, es werden die Bataillonen, die man selbst hat, nicht unbedingt besser, die beim Gegner werden aber noch schlechter, wenn man den Krieg richtig führt. In den letzten Jahren musste dieser König dazu übergehen, den Familien des Landes, auf den Gütern, dem Adel, auch den vierten und fünften Sohn und manchmal mit seinen Grenadieren wegzuholen. Und er musste 14- und 15-jährige Junker als Offiziere einstellen und konnte ihn als Rekruten freigelassene aus dem Gefängnis übergeben. Und trotzdem, dieser Geist, diese Weltanschauung der Pflicht, diese Weltanschauung Preußen, der Ordnung des Gehorsams, die war so stark geworden, dass sie einesteils den Landessohn anzog und andersteils mit dem Verbrecher fertig wurde. Und auch den letzten noch in den Dienst des Volkes, den letzten allerdings gezwungen in die Gemeinschaft hereinzustellen, aus ihm die Leistung für den Staat hervorzuholen. Nach den Mitteln wurde nicht gefragt und danach trägt die Geschichte nie. Entscheidend ist der Erfolg, entscheidend für das Leben des Volkes, das das Mittel anwendet. Und dann, nach dem Großen, kommt wieder, wie so oft im menschlichen Leben, der Verfall. Die Wellenlinie geht wieder einmal in ein Wellental abwärts. Was ein Großer geschaffen hat und was ein Großer anwandte als Mittel zum Zweck, mit Zopf und Stock und Reglement, wobei wir nicht vergessen wollen, jede Neugründung einer Armee oder eines Heereskörpers beginnt mit Ordnung, mit Exerzieren, mit Parade und mit der diesem neuen Heer eingeprägten Weltanschauung. War es, sei es Preußen gewesen oder seien es die Eisenseiten in England unter Cromwell gewesen. Die Beispiele ließen sich, und es wäre dankenswert für die Geschichte und Militärgeschichte, ungezählt aus Altertum und Mittelalter, aus alter und neuer Welt, ungezählt vermehren. Und sie wären wert des Studiums für Fahnenjunker und Generale. Im Jahr 1807, da steht dann eine der wunderbarsten Schöpfungen aus dem Ordensgeist dieses Offizierskorps und dieser Armee. Diese Armee hatte gesündigt. Sie war geschlagen worden und hatte ihre großen Fehler und Mängel gezeigt. Aus einem Scharnhorst und Gneisenau und Clausewitz, aus deren Drängen heraus, entsteht die Immediatkommission, die ein gnadenloses Gericht abhält über jeden dieses Standes und dieses Korps. Sie wirft den Unwürdigen heraus, geniert sich nicht, den Unwürdigen unwürdig zu heißen, geniert sich nicht, die ältesten und berühmtesten und traditionsreichsten Regimenter aufzulösen, wenn sie ihre Pflicht nicht getan haben. Aus dieser Reinigung erfolgt die Wiedergeburt. Und aller Zopf oder vieler Zopf und Stock und Steifheit will von ihnen fallen nun weg. Der Weg ist frei, wird das Volk aufgebot, das Volk strömt herein in die Armee. Das Wort Vaterland wird der Ruf, mit dem diese Armee im Jahre 1813, 14 und 15 antritt. Es ist eine ausgesprochene Ehre, Soldat zu sein. Es ist eine Pflicht für jeden Stand, eine Pflicht des Anstandes, sich freiwillig zu melden. Das Ringen um das Reich geht weiter. Die Jahre 1830, 48, das sind alle Stationen. Viele Widerstände, viel Egoismus, viel Dummheit, viel Bruder und manch böser Wille. 1864 und 66 macht sich eines bemerkbar. Das Reich hat einen Baumeister gefunden, Bismarck. Die kleindeutsche Lösung, im Gegensatz zur berühmten großdeutschen Lösung, bahnt sich an. Preußen nimmt in sich auf, die germanischen oder am meisten germanischen Stämme unseres Volkes, die Niedersachsen, Hannovers und Schleswig-Holstein. Allmählich werden nun diese Stämme, diese Völker, die seit Jahrhunderten dem absoluten Gehorsam am weitesten entfernt waren, dem nunmehr in seiner Form sich gemildert habenden Disziplininstrument der einer preußisch-deutschen Armee nähergebracht. 1871 erfolgt durch die Weisheit Bismarcks die kleindeutsche Lösung, das Reich, das Kaiserreich wird gegründet. Wie groß die Weisheit war, können wir, die Nachgeborenen, erst heute richtig ermessen. Damals von vielen nicht verstanden. Man meinte damals, man brauche bloß zu befehlen, dann ginge ja das alles. Das Genie machte es anders. Es gab Württemberg den Vertrag, Sachsen jenen, Baden einen anderen, Oldenburg wieder einen anderen und Bayern wieder einen anderen. Es war ein Bundesstaat, der das Jahr des großen Weltkrieges und seines tragischen Endes 1914-18 überdauerte. Trotzdem in diesen Jahren 18 bis 23 dann die größten Belastungen kamen. Die Ursachen, warum dieser Weltkrieg nach 2 Millionen Toten, wenn wir die Ostmark dazu nehmen, nach ungefähr 2,6 oder 2,8 Millionen toter deutscher Soldaten und einem Siegeszug von 4,5 Jahren so tragisch zu Ende ging und mit einer Niederlage zu Ende ging, die Ursachen sind wohl bekannt und ich möchte sie heute nicht ausführlicher behandeln. Eines zeigte sich auf jeden Fall. Schon vom Jahre 1916-17 an wusste das Herz manches Mannes nicht mehr, warum es bluten sollte. Es zeigte sich, Gehorsam und Befehl allein sind bestimmt notwendig, um jede Armee zu begründen und zu halten. Allein aber genügen sie nicht, um in einem langdauernden Krieg den letzten Sohn aus der Hütte und den letzten Sohn des Bürgers zum Antreten und den ärmsten Sohn des Volkes, der nichts besaß von diesem Volk, zum Sterben für die Nation zu bewegen. Wobei wir doch wissen, dass man seit 2000 Jahren diesen Germanen und den Deutschen, wenn man an sein Herz, an seinen Instinkt und seine Anständigkeit appelliert, zu jeder auch zur unmenschlich größten Leistung führen, bewegen und hinanführen kann. Mit dem Zusammenbruch im Jahre 1918-19 entstehen zu gleicher Zeit zwei Gebilde. Die deutsche Reichswehr, zuerst das 200.000 Mann Heer, dann das 100.000 Mann Heer, eingeengt und geknebelt vom Feind, angefeindet von sämtlichen Linksparteien und von den Parteien des Aufruhrs, immer wieder unseligerweise hineingezogen in die Politik dieser unseligen Republik und auf der anderen Seite die Freiheitsbewegung Adolf Hitler. Der unbekannte germanische Soldat dieses Krieges, einer der gehorsamsten, die die deutsche Armee hatte, der Träger uralten Erbes, einer der um die Seelen Nöte des Einzelnen und unseres Volkes in seiner langen Geschichte wusste, der war aufgestanden. Und er schuf seine Bewegung. Als Nationalist, als Sozialist, vor allem aber als Künder des Rasse- und Blutgedankens. 1933, die Machtübernahme. Und hier wird nun in den Monaten Februar und März 1933, wird aus dem Bundesstaat des Jahres 1871, in dem sich Bayern, Preußen, Oldenburger bei Beibehaltung ihrer oder Pochen auf ihrer Staatsangehörigkeit freundlicherweise und gütigerweise zum Reich bekannten, hier geschieht nun die erste große Umwandlung aus. Uns Preußen und Bayern werden Deutsche, die in irgendeinem Gau oder irgendeinem schönen Lande dieses Reiches zu Hause sind. Die Grenzen fallen, die Fahnen werden eingezogen. Allmählich gibt es sogar eine deutsche Staatsangehörigkeit. Mit Riesenschritten geht die Entwicklung weiter. 1938, ich überspringe viele, viele Einzelheiten. 1938 kommt die Ostmark und später an, im Herbst des Jahres, das Sudetenland zum Reich. Genauso wenig wie ein Württemberger oder ein Oldenburger im Jahre 1871 dazu zu bringen war, sich als preußische Provinz oder Einwohner einer preußischen Provinz zu erklären, sondern bei Beharren seines eigenen oder im Beharren auf seinen eigenen Stolz und seinen eigenen Wert, sich aber dazu bekennen konnte und bekannt hat, dass er der höheren Ordnung, nämlich Deutsches Reich, sich einordnen wollte. Genauso war es im anderen im Jahre 1938. Als die Ostmark zum Reich kam, konnte sie nicht in das, musste die geschichtliche Entwicklung dahin gehen. Aus dem Deutschen Reich war nun das Großdeutsche Reich geworden. Großdeutschland hat nicht nur eine Namensbezeichnung, sondern es hat eine tiefe geschichtliche Bedeutung. Es ist die Erfüllung dieses 200-jährigen Traumes oder sagen wir 140-jährigen Traumes seit dem Jahre 1800 im Ringen um die Lösung Kleindeutschland oder Großdeutschland. Großdeutschland, das wenigstens alle Deutschen, die in Mitteleuropa geschlossen beisammen wohnen, umfasst. Die Geschichte ruht nicht. Und in einer Zeit, in der das Schicksal einem Volk einmal den Führer schenkt, nach zwei Jahrtausenden einmal das Genie gibt, das Jahrhunderte hindurch erwartet wird und das die Probleme von vielen, vielen Generationen in einem Zuge, in einer Generation lösen kann. Im Jahr 1939 beginnt der Krieg. Das erste Kriegsjahr bringt uns die alten, wie wir heute sagen, die neuen deutschen Ostprovinzen. Sie werden sofort wieder dem Reich eingegliedert, Westpreußen, Wartegau, Oberschlesien, Südostpreußen. Sie bringt einen Teil, das Jahr 1939 bringt einen Teil der großen Völkerwanderung, die in diesem Kriege eingesetzt hat. Eine Völkerwanderung von Ost nach West, von West nach Ost. Von Ost nach West die Völkerwanderung der Deutschen, der Volksdeutschen, wie wir sie nannten, wie wir heute sagen, der Deutschen in Russland, der Deutschen in Ungarn, der Deutschen in Rumänien. Das Wort Volksdeutscher ist von manchen dahingehend ausgelegt worden, als wäre das ausgerechnet dieser Deutsche, der so viel Opfer bringt, ein Deutscher minderer Qualität und geringeren Wertes. Die Deutschen aus dem bisherigen Polen wandern in das Reich ein. Die Deutschen aus dem Baltikum wandern ein und füllen damit den Wartegau. Gauleiter Greiser hat ihnen vorher von seinem Gau, den er geschaffen hat, erzählt. Diese Deutschen, die hereinwanderten, sie waren die Ergänzung zu dem Grundstock von 400.000 Deutschen, der in diesem großen Gebiet von 4,5 Millionen Einwohnern geblieben war. Mehr und mehr erhöht sich nun der Anteil der Deutschen in diesem Gau. Und Sie können versichert sein, das darf ich nun schon vorausgreifen, es werden wenige Jahre nach dem Kriege sein. Dann werden diese Gaue so wie wir es uns wünschen und vorgenommen haben, nur aus Deutschen bestehen und das Fremde wird ausgekehrt sein. Das Jahr 1940 geht einen Riesenschritt in der geschichtlichen Entwicklung weiter. Der Krieg bringt es mit sich, dass wir die germanischen Staaten Norwegen, Dänemark, später dann Niederlande, Flandern, Nordfrankreich, Wallonien und später dann ganz Frankreich besetzen. Wir greifen auf den Balkan aus und eigenartig, wo wir hinkommen, die Grenzen des Reiches sind eigentlich abgesteckt durch die Soldatengräber von vielen Jahrhunderten, die wir weit, weit draußen als die Grenzpfähle des Reiches schon antrafen. Mit dem Krieg und gerade im Krieg, denn der Krieg ist der Vater aller geschichtlichen Entwicklungen, bahnt sich nun die Zukunft an. Sie zeigt sich in vielen Einzelheiten, in vielen Einzelerscheinungen, die man zunächst übersieht, die man nicht so furchtbar wichtig nimmt. Sie zeigt sich in den germanischen Freiwilligen, die ganz spärlich am Anfang der Einzelne genauso befehlen wie die ersten Nationalsozialisten in Deutschland aus den Ländern, aus Niederlanden, aus Dänemark und aus Norwegen und aus Flandern kamen. Aus ihnen bilden sich allmählich zwei, drei Divisionen. Division Viking in der Waffen-SS, die Division Nordland und die Brigade Nederland. Dazu aber geht unsere Zeit in ihrem wirklich rasenden Tempo. Geht schon den nächsten Schritt an und fängt schon die nächste Entwicklung an, die europäische. Europäische Völker, Letten und Esten, Galizier, Bosniaken, Kroaten, Albaner, alte Reichsvölker und neue, die in Europa wohnen, wie Letten und Esten, gliedern sich in Divisionen, sogenannten Waffendivisionen der SS ein. Ihre Jugend kommt zu uns auf unsere Unterführerschulen, kommt zu uns, soweit sie rassisch entspricht, auf die germanischen Junkerschulen, soweit sie rassisch fremd von uns ist, ohne sie zu kränken, auf Waffenjunkerschulen, damit sie Offiziere in ihrem Landeskontingent, in ihrem Teil des europäischen Aufgebotes werden können. Wie sieht nun die Zukunft aus? Nach diesem Krieg, da wird es nun folgendermaßen mit unseren Aufgaben aussehen. Den Krieg, den werden wir auf jeden Fall gewinnen. Viel schwerer aber, meine Herren, ist es vielleicht, den Frieden zu gewinnen. Den Frieden so zu gewinnen, dass die Opfer dieses Krieges wirklich ihren Sinn, ihren tiefen Sinn haben. Dass nach diesem Krieg die aus zwei Jahrtausenden sich abzeichnende Notwendigkeit einer Reichsentwicklung germanischer Art und europäischer Beherrschung, dass die in der Zeit, die wir zum Leben haben und die vor uns ist, in ihren Grundlagen gelegt wird. Es heißt für uns alle, die Zeit nützen, in der das Schicksal uns den Führer geschenkt hat, dass wir in jede Minute unseres Lebens und vor allem seines Lebens dienen, mit allem, was wir haben und was wir können, damit die Mission des Reiches, damit die erfüllt werden kann und damit die, die nach uns kommen, bessere Bedingungen für den Lebenskampf haben, der vielleicht einmal im Kampf Asien-Europa noch härter wird, wie der, den wir jetzt gerade in dieser Epoche mit Russland haben. Die Aufgaben im Frieden, die sehe ich wie folgt. Als erstes, im Verlauf von 2 Jahrzehnten, ein solides Hinausschieben der deutschen Volkstumsgrenze von West nach Ost, ich spreche jetzt von der deutschen Ostgrenze des Reiches, um rund 500 Kilometer. Es ist ein unerträglicher Zustand, wenn man denkt, dass rund 100 bis 120 Kilometer von der Hauptstadt des Reiches im Jahre 1939 die Reichsgrenze gezogen war. Also für einen modernen Flugzeugangriff eine Angelegenheit von einer Viertelstunde. Solide, sagte ich, müssen wir die Ostgrenze hinausschieben. Ich darf mich hier ganz kurz fassen, denn das ist sicherlich in dem Vortrag von Gauleiter Greiser ganz ausdrücklich und ausführlich Ihnen erzählt worden. Wir werden nicht Dinge machen, dass wir den Menschen nur die deutsche Sprache beibringen, sondern dieser ganze Osten muss der Pflanzgarten deutschen germanischen Blutes werden. Er hat ja nicht nur den Sinn, dass wir die Grenze hinausschieben. Es hat ja nicht nur den Zweck, dass wir hier ein Land besetzen, sondern es hat vor allem den Zweck, dass wir hier den Pflanzgarten für das deutsche germanische Blut schaffen. Denn wir uns und auf dieses große Ziel muss all unser Denken abgestellt sein. Denn wehe uns, wenn wir das kinderarme Volk von heute bleiben. Es sage keiner, das ist die Privatangelegenheit jedes Einzelnen. Dann kann ich bloß sagen, es mag so scheinen, als ob es die Privatangelegenheit des Einzelnen ist, nur ein Kind zu haben oder keines. Es ist aber doch nicht seine Privatangelegenheit. Denn er selbst oder sein einzelner Sohn werden viel schwerer ihr Leben verteidigen, wenn nicht an der Seite von denen pro Jahrgang Hunderttausende mehr an der Seite stehen und militärisch umgerechnet im Lauf von 10 Jahren 100 oder 120 Divisionen mehr oder weniger militärisch da sind. Das zweite große, was uns als Aufgabe gestellt ist, ist das Gewinnen und das Eingliedern der germanischen Völker, der Norweger, Dänen, Niederländer und Flamen in das germanische Reichsgefüge. Wenn wir diese 25, 30 Millionen besten Blutes unserem Volkskörper anfügen können, diese 25 bis 30 Millionen, die Brüder und Schwestern unserer Rasse und unseres Blutes sind, dann vergrößern wir die Basis unseres Volkes von 90 auf rund 120 Millionen. Das weitere, die dritte Aufgabe, hier darf ich noch etwas sagen, dass dies mit Weisheit, Takt und unendlichem Einfühlungsvermögen, weder mit zu großer Härte, vor allem niemals unter Verletzung des Taktes, aber doch mit fester Hand geschehen muss, darüber mögen wir uns alle klar sein. Damit ist dann für das Dritte die Voraussetzung geschaffen, dass dieses germanische Reichsvolk voll an schöpferischen Menschen, an Menschen, die zur Führung berufen sind, die nicht mehr wie in dem alten Reich vor dem Jahre 1939 sich gegenseitig stoßen, gegenseitig die Aufgaben wegnehmen wollen, in Kompetenzen sich streiten, in einer unendlichen Bürokratie sich das Leben schwer machen, sondern die nun Gelegenheit haben, ihre Führungsfähigkeiten zu zeigen, wir werden so viele Gelegenheiten haben, dass eine einzige Frage heute und in der Zukunft da sein wird. Werden wir immer genügend Menschen haben, die führen können oder die eine Aufgabe erfüllen können? Eine von den vielen, die auf der Straße liegen, die sich anbieten, die erfüllt werden müssen, wenn das Reich und wenn Europa unter dem Reich gedeihen soll. Ich sagte, damit haben wir die Voraussetzung mit den 120 Millionen und ihren schöpferischen Kräften besten Blutes, Europa zu ordnen, wirtschaftlich, kulturell und wehrmäßig. Dass dieser ganze Kontinent sich als eines fühlt und fähig ist, darüber hinaus nun seine Militärgrenze und seine Interessengrenze, ich möchte sagen, seine Flugsicherungen weit hinauszuschieben in die Grenzen einmal, die wir einst in allerfrühester Zeit im Gotenreiche hatten. Außerdem werden wir dadurch die Böden gewinnen, die unserem wachsenden Volk das Brot geben und die unseren wachsenden Familien jeden neuen Frühling junger Menschen den Grund geben und den Acker geben, auf dem dann diese neuen Bäume eingepflanzt werden können. Weltanschaulich wird dieses Volk dann geeint sein. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Es wird die Aufgabe von uns sein, es anzufangen. Die Jugend wächst von selbst in neues, großes, ehrwürdiges Denken hinein und ehrfurchtsvolles Denken hinein. Zu begreifen, dass wir als Volk einer Rasse, einer Kultur, eines Blutes eine große Anschauung haben, nämlich der Herrgott, der uns geschaffen hat uns die Aufgabe gegeben, in Verantwortung vor unseren Ahnen, unsere Art und unser Blut zu verteidigen, die Form und das Reich zu finden und es zu schützen, damit immer wieder neues Leben im ewigen Kreislauf der Stirb und Werde entstehen kann, neues Leben unseres Blutes. Der Aufbau der Städte, die Aufrüstung der Dörfer, das Herausziehen vieler Tausender und Zehntausender kleiner Häusler, kleiner Kätner als Vollbauer nach dem Osten, die Aufrüstung der Landwirtschaft, die so unendlich vieles leistet und es so unendlich schwer hat, werden Aufgaben sein, die ebenfalls die nächsten zwei Jahrzehnte nach dem Waffenstillstand ausfüllen werden. Als schönes, ich möchte mal sagen, als schönes Geschenk des Schicksals ist uns dann gegeben, dass wir die großen Bauten, die ewige Denkmäler für die Größe sind und ewige Mahnmale für unsere künftigen Geschlechter niemals mehr klein zu werden. Als schönes Geschenk ist es uns gegeben, dann die Großbauten, die der Führer geplant hat, ausführen zu dürfen und ausführen zu können. Und nun, nach diesem Rückblick und diesem Ausblick, möchte ich zu der Epoche eigentlich mit wenigen Worten kommen, in der wir heute sind. Ich glaube, Sie werden mich recht verstanden haben, dass ich hier diesen Ausflug in Vergangenheit und in die Zukunft gemacht habe. Denn man bekommt nur dann einen richtigen Abstand von dem, was einen täglich drückt, wenn man es aus der Ferne ansieht, wenn man sich klar ist, dass das, was vor uns stattgefunden hat, vielleicht viel schwerer war als das, was wir durchzumachen haben Und wenn man in der Zukunft die Aufgaben klar sieht, zu denen wir völkisch, geografisch, wehrmäßig die Voraussetzungen schaffen müssen. Seit 5 Jahren ist unsere Wehrmacht die Wehrkraft unseres Volkes im Kampf. Wir wissen, und Sie wissen das als berufenste Führer dieser Wehrmacht, zu Land, zu Wasser und in der Luft am allerbesten. Wir haben aber hinter uns, im Rücken von uns, ein Volk, das unsagbar anständig ist. Es ist so anständig, dass wir alle als Soldaten mit den von uns geführten Männern uns bemühen müssen, wirklich manchmal uns bemühen müssen, die Größe des Opfermutes. Die Würde, den Befehl und der verstandesmäßigen Erkenntnis folgend kompromisslos gelöst. Ich glaube, meine Herren, dass Sie mich so weit kennen, dass ich kein blutrünstiger Mensch bin und kein Mann, der irgendwie an etwas hartem, was er tun muss, Freude oder Spaß hat. Ich habe aber andersteils so gute Nerven und ein so großes Pflichtbewusstsein, das darf ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich dann, wenn ich eine Sache erkenne und als notwendig erkenne, kompromisslos durchführe. Ich habe mich nicht für berechtigt gehalten. Das betrifft nämlich die jüdischen Frauen und Kinder. In den Kindern die Räche groß werden zu lassen, die dann unsere Söhne und unsere Enkel umbringen. Das hätte ich für feige gehalten. Folglich wurde die Frage kompromisslos gelöst. Zurzeit allerdings, es ist eigenartig in diesem Krieg, führen wir zunächst 100, später noch einmal 100.000 männlicher Juden aus Ungarn in Konzentrationslager ein, mit denen wir unterirdische Fabriken bauen. Sie kommen aber, von denen kommt aber nicht einer irgendwie in das Gesichtsfeld des deutschen Volkes. Eine Überzeugung aber habe ich, wenn wir heute im Generalgouvernement bloß die Judenfrage nicht gelöst hätten, sondern ein Ghetto in Lublin, das Riesenghetto mit 500.000 Menschen in Warschau, dessen Bereinigung, meine Herren, uns 5 Wochen Straßenkampf gekostet hat, im vorigen Jahr, mit Panzerwagen und mit allem, indem wir rund 700 Häuserbunker gestürmt haben, inmitten in dem abgezäunten Ghetto, wenn wir diese Ghettos nicht bereinigt hätten, dann allerdings würde ich für die im Osten des Generalgouvernements aufgebaute Front schwarz sehen. Selbstverständlich haben wir Banden, der Russe hat sie auch. Da wollen wir uns gar nicht, sind unangenehm. Bei denen sind sie genauso unangenehm. Das darf man gar nicht, man muss es ernst nehmen, aber darf es nicht tragisch nehmen. Wenn man Mut hat, zugreift, besonnen und vernünftig zugreift, indem man es nämlich vorher vorbereitet, dann können Banden niemals eine ausschlaggebende Gefahr sein. Sie entscheiden niemals einen Krieg. Nun werden Sie eines begreifen. Diese Maßnahmen im Innern des Reiches können nicht von einer Polizei, die nur Beamte sind, durchgeführt werden. Dazu hätte ein Korps, das nur seinen Beamteneid geleistet hat, nicht die Kraft. Sie konnten nur getragen werden und durchgeführt werden von einer in sich bis zum äußersten gefestigten Organisation. Von fanatisch und zutiefst überzeugten Nationalsozialisten. Jetzt rechnet sich dazu und behauptet von sich, dafür geeignet zu sein und hat es getan, hat die Aufgaben übernommen. Es wäre aber der Tod und das Ende dieser Organisation gewesen, wenn sie im Krieg nur die Aufgabe im Innern gehabt hätten. Denn daran ginge jede Organisation, sie könnte aus den idealsten Menschen zusammengesetzt sein. Daran ginge sie kaputt. Einmal würde jeder, der ein Kerl ist und an der Front kämpfen will, diese Organisation meiden. Zum anderen, selbst diejenigen, die aus tiefstem Pflichtbewusstsein dann dabei blieben, würden und müssten allmählich abstumpfen. Zum Weiteren aber, und das ist das noch mehr Ausschlaggebende, zum Weiteren aber, sie hätten nicht vor dem Volk die moralische Berechtigung, hart durchzugreifen. Ich glaube nicht, dass es einmal notwendig ist. Ich versichere Ihnen aber, wir würden es tun, wenn es notwendig wäre. Würden wir um jede Gefahr von Deutschland und von dem gesamten deutschen Volk abzuwehren, uns nicht scheuen, auch noch so blutig in Deutschland durchzugreifen, wenn irgendwo ein Feuerchen emporgehen würde. Das kann man aber nur mit einer Truppe, mit einer Organisation, die an der Front mindestens so wie alle anderen geblutet hat, die sich Ehre und Ansehen im Kampf mit dem äußeren Feind erworben hat. Nur die hat die moralische Berechtigung, vor Männern und Frauen, vor Vätern und Müttern des Volkes, wenn es sein muss, hart durchzugreifen und irgendeinen oder irgendwelche an die Wand zu stellen. Das ist mit einer der Gründe gewesen, einer der gewichtigsten Gründe, warum es eine Waffen-SS gibt, warum sie entstanden ist und warum sie begründet wurde. Ihre andere große Aufgabe, germanische Menschen als Kämpfer für das Reich zu gewinnen, die Deutschen aus den anderen Ländern heranzuholen, das sind rund 150.000 Deutsche aus anderen Nationen außerhalb des Reiches, die wir als Wehrkraft für Deutschland gewonnen haben. Darüber hinaus mit dem politischen Einfühlungsvermögen, das diese Organisation als politische Organisation im Laufe vieler Jahre sich erworben hat, andere Völker zum Wehrdienst oder zum Waffendienst heranzuholen und sie ohne inneren Bruch treu bei ihrem Eid und bei ihrem Kampf zu halten, das sind Aufgaben, die der SS außerdem als wichtigste Aufgaben zufielen. Es sind immerhin heute rund 10 Divisionen fremder Völker, die in diesem großen Entscheidungskampf, in dem der Mensch immer kostbarer und immer seltener wird, in die Front der deutschen Wehrkraft und in die äußere deutsche Front eingereiht wurden. Seit 15 Jahren, seit es eine SS gibt, und seit 10 Jahren, seit es eine Waffen-SS gibt, ist diese Organisation weltanschaulich erzogen worden. Die Früchte haben sich gezeigt und diese viele Mühe, und es hat manche Fehlschläge gegeben, diese viele Mühe hat Früchte getragen. Ich darf nun zum Schluss kommen. Der Ausblick in die Vergangenheit und in die Zukunft, der hat die Aufgabe gehabt, ein Band zu spannen, von Ahnen zu Enkeln und uns wieder hineinzustellen in das große Geschehen, das nach Ursache und Wirkung, nach Schuld und Fehler, nach Pflicht und nach Schicksal abläuft. Es hat die Aufgabe gehabt, dieser Ausblick und Rückblick uns zu zeigen, wir sind ein Glied in dieser Kette. Und wenn man das sich so ansieht, dann glaube ich, überschätzt man sich nicht und unterschätzt sich nicht. Wenn man weiß, dass man die Aufgabe hat, etwas, was Generationen vor uns lieb gewesen ist, das Vaterland, die Nation, das Reich, so wie es die alten Kaiser als ihre Aufgabe ansahen, zu mehren und zu schützen. Wenn man als Glied in dieser Kette sieht, dass wir die Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass dieses Blut weiterfließt und ewig wieder geboren wird, dann weiß man, dass man wirklich in der Kette nur ein Glied ist und weiß, dass wir das, was wir heute erdulden oder was wir heute an Schwierigkeiten, manchmal an einem bergehohen Schicksal, dass wir kaum zu bewältigen in der Lage sein wollen, was wir vor uns sehen, dass das in der Vergangenheit hundert und hundertmal so gewesen ist. Dass die nicht verzweifelt sind, dass die niemals klein beigegeben haben und dass wir das Glied von heute in dieser Kette erst recht nicht klein beigeben dürfen. Zum anderen aber, wir unterschätzen uns dann nicht. Denn wir wissen, wenn dieses Glied, wir, die wir heute leben, ob Kanonier oder Grenadier oder General, ob Minister oder kleiner Bauer, wenn wir auslassen, wenn wir unsere Pflicht nicht tun, wenn wir diese kurze Epoche, die letzten Endes ein solcher Krieg im Zeitgeschehen eines Volkes ist, von dem wir fast 5 Jahre vorbei haben, die größere Zeit ist vorüber, die längere Zeit ist vorbei, und es ist nur eine Frage, dass wir treu und gehorsam und mit guten Nerven dieses letzte Ende durchstehen. Und dann ist der Sieg da, dann ist die Epoche abgedient und vorbei. Dass wir aber, es ist die Lehre, dass wir, die wir für diese Epoche maßgeblich sind, verantwortlich sind, die Verantwortung haben, und deswegen dürfen wir das, was wir an Pflicht haben, nicht unterschätzen. Dass wir die Verantwortung haben, dass deutsche Geschichte, germanisches Reich, germanische Volkwerdung und das Leben unseres Blutes, unserer Rasse, von unserer Pflichtauffassung, von unserem Tun und von unserem Handeln abhängt. Wir werden das, was uns zu tun gebührt, werden wir vollziehen können und werden es vollziehen. Wenn wir, die wir in der glücklichen Lage sind, dass das Schicksal uns in diesem großen Ringen die Führung von Menschen anvertraut hat, die wir das Glück als Soldaten haben, die wir einst diesen Soldatenberuf aus Berufung Soldat zu sein gewählt haben, die wir das Glück haben, beweisen zu können, dass wir berufen waren für dieses, nicht Handwerk, sondern für diese Aufgabe und die Weihe des Krieges und Soldaten. Wir werden dazu fähig sein, wenn wir Hüter der Grundwerte unserer Rasse, Hüter des Lebens unseres Volkes sind. Wenn wir Träger bester deutscher und preußischer Soldatentradition, von Härte gegen uns selbst, von unnachsichtlicher Pflichterfüllung, diesmal nicht mehr als verfluchter Pflicht und Schuldigkeit, sondern als Pflicht aus dem Herzen und aus dem Blut heraus sind. Hüter der Tradition, die ewig ist, nicht der Tradition von Formen, die zeitgebunden und die vergänglich sind. Und wenn wir letzten Endes dankbar dem Schicksal überzeugte Anhänger der Weltanschauung sind, die dem Reiche nun geschenkt und die das Volk nun erfüllt, der nationalsozialistischen, germanischen Weltanschauung, Anhänger, Künder und Prediger. Und wenn wir damit in der Lage sind, nicht nur zu befehlen und denen, die uns unterordnet sind, gehorsam aufzuerlegen, sondern in jeder Stunde und in jedem Tag des schweren Jahres, das vor uns liegt, das Krisen und Belastungen bringen wird, das Herz des Mannes zu führen, den Germanen bei seiner Anständigkeit zu fassen, ihm im Guten von seinem Instinkt das zu täglich herauszuholen, ihn im Guten zu bewegen, sodass er als Germane dann willig das Letzte hergibt. In jedem Tag und in jeder Sekunde, wo es darauf ankommt, sagen zu können, warum er kämpft und warum er fischt. Und letzten Endes in jedem Tag sagen zu können, wie dankbar er sein muss, dass er unter Adolf Hitler kämpfen darf. Ich habe die Überzeugung, wenn wir als das soldatische Führerkorps, höchste Führerkorps, dieses ehrwürdigen und stets jungen germanisch-deutschen Reiches, wenn wir unsere Pflicht tun, dann wird die Epoche des Zweiten Weltkrieges im 20. Jahrhundert früher oder später, einmal aber gewiss siegreich, beendet und abgeschlossen sein. Und wir können dann als Begründer der Tradition der Zukunft von uns am Ende unseres Lebens sagen können, wir müssen es ganz für uns selbst, wenn wir ganz allein sind, sagen können. Nicht vor den anderen, da ist es nicht notwendig. Wir waren es wert, General, soldatischer, politischer, deutscher Führer unter Adolf Hitler gewesen zu sein. Herr Littler.